1. Diocese Lied ist ein musiklich unterweisung Davids, die für die Begleitung durch seiten Instrumente vorgesehen ist. 2. Der Anlass war die Nachricht der Sifferteren Saul, in der sie behaupteten, dass David sich in ihrem Gebiet versteckt hielt. 3. O Gott, rett mich durch die Mark deines Namens und verschaff mir Gerechtigkeit durch den Stork, waren du auf mein Wort aktest. 4. Den hochmutig Menschen haben sich gegen mich erhoben und gewalttätig trakten nach meinem Leben, one day be rücksicht auf Gott zu nehmen. 5. Denn ich ist Gott mein Helfer, und der Herr ist die Kraft, die mein Leben stützt und mich in dieser Gefahr bewahrt. 6. Die Bosheit meiner Feinde wird auf sie selbst zurückfallen, da du sie in deiner Treue und Gerechtigkeit vernichten wirst. 7. Ich werde dir bereitwillig Opfer darbringen und deinen Namen preisen, Herr, weil dein Gut für mich so wertvoll ist. 8. Du hast mich aus jeder Bedrängnis gerettet, so dass ich nun mit Genugtuung auf das Schicksal meiner besiegten Feinde blicken kann. 9. Auf dies Weise findet das Gebet seinen Abschluss in der festen Übersügung, das Gott die Gerechten vor ihren Verfolgen bewahrt.